Kapitel 15. Die Aktion Erntefest. Am 28. Oktober 1942 verfügte der höhere SS- und Polizeiführer für das Generalgouvernement Wilhelm Krüger, dass im Distrikt Lublin 8 jüdische Ghettos fortbestehen könnten. Von diesen 8 lagen 4 innerhalb der Sicherheitszone des Reserve-Polizeibataillons 101. Lukow, Mijerjec, Parchev und Konskovola. Tatsächlich blieben nach den Deportationen im Herbst nur die beiden erstgenannten als jüdische Ghettos bestehen. Außerdem in anderen Teilen des Lubliner Distrikts noch Piaski, Izbika und Vlodava. Von winterlicher Kälte, drohendem Hungertod, Angst und Verrat und Exekution getrieben, kehrten viele Juden, die vor den Deportationen im Oktober und November in die Wälder geflohen waren, schließlich in die wiederhergestellten Ghettos von Lukow und Mijerjec zurück. Das Leben im Wald wurde durch das Winterwetter zunehmend schwierig und prekär. Im Schnee hinterließ jeder Schritt Spuren, und in mindestens einem Fall wurden Juden, die sich in einem Heuschober versteckt hatten, durch gefrorenen Kot verraten. Als die Deportationen dann scheinbar zu Ende waren, überlegten sich viele Juden, dass sie im Wald als Gejagte wohl eine weit schlechtere Überlebenschance hätten als in einem der zugelassenen Ghettos. Tatsächlich hatten die Deportationen aus dem Kreis Razin vorübergehend aufgehört, doch auch in den Ghettos von Lukow und Mijerjec lebte es sich nicht ungefährdet. In Lukow ließ der SS-Ghetto-Verwalter Josef Bürger im Dezember 500 bis 600 Juden erschießen, um die Zahl der Ghettobewohner zu reduzieren. Aus Mijerjec wurden am 30. Dezember 1942 500 Juden, die bis dahin in einer Bürstenfabrik gearbeitet hatten und im Herbst vom Abtransport verschont geblieben waren, in das Arbeitslager des Ortes Travniki deportiert. Am nächsten Abend tauchten gegen 23 Uhr betrunkene Sicherheitspolizisten aus dem benachbarten Biala Podlaska im Ghetto von Mijerjec auf und begannen in ihrer Silvesterstimmung aus Sport auf die noch verbliebenen Juden zu schießen, bis sie von Kollegen aus Razin verscheucht wurden. Nach 4 Monaten relativer Ruhe kam das Ende. Am 1. Mai umstellte die 2. Kompanie spätabends das Ghetto von Mijerjec, indem sie im vorigen Herbst so viele Deportationen vorgenommen hatte. Nachdem sie wieder durch eine Einheit gestellt von sogenannten Travniki-Verstärkung erhalten hatte, drang sie ins Ghetto vor und sammelte die Juden auf dem Marktplatz. Die Polizisten schätzten die Zahl der bei diesem Einsatz deportierten Menschen auf 700 bis 1000. Einer gab allerdings zu, dass es bis zu 3000 gewesen sein sollen. Ein jüdischer Zeuge schätzt ihre Zahl auf 4000 bis 5000. Wiederum wurden die Juden in Gnades Entkleidungsbaracken gründlich durchsucht, mussten sämtliche Wertgegenstände abgeben und wurden dann zu so vielen in die Waggons gezwängt, dass sich die Türen kaum noch schließen ließen. Einige schickte man ins Arbeitslager von Majdanek, doch die meisten kamen zum Abschluss der sogenannten 5. Aktion von Mijerjec in die Gaskammern von Treblinka. Die 6. Aktion fand am 26. Mai statt. Dabei wurden weitere 1000 Juden nach Majdanek deportiert, sodass nur noch 200 im Lager verblieben. Von ihnen konnten einige entkommen, aber die übrigen 170 wurden am 17. Juli 1943 bei der 7. und letzten Aktion von Sicherheitspolizisten erschossen. Danach galt Mijerjec als judenfrei. Parallel zur Wiederaufnahme der Deportationen aus Mijerjec durch Gnades 2. Kompanie lösten am 2. Mai SS-Einheiten aus Lublin zusammen mit ukrainischen Hilfswilligen aus Travniki das Ghetto in Lukow auf und deportierten noch einmal 3000 bis 4000 Juden nach Treblinka. Vielen der Männer, die im Juni 1942 mit dem Reserve-Polizeibataillon 101 nach Polen gekommen waren, wurden nach und nach neue Aufgaben zugewiesen. Im Winter 1942-43 schickte man die Älteren von ihnen, bis einschließlich des Jahrgangs 1897, nach Deutschland zurück. Gleichzeitig wurde aus jedem Zug des Bataillons eine Anzahl von Männern ausgewählt und zu einer Sondereinheit zusammengezogen, die Leutnant Brandt befehligen sollte. Im Rahmen von Himmlers und Globocniks Plan, mitten in Polen ein rein deutsches Siedlungsgebiet zu schaffen, wurde diese Sondereinheit nach Zamość im südlichen Teil des Distrikts abkommandiert, um dort dabei zu helfen, Polen aus ihren Dörfern zu vertreiben. Anfang 1943 wurde eine Gruppe jüngerer Unteroffiziere aus dem Bataillon der Waffen-SS zugeteilt und auf einen Sonderlehrgang geschickt. Eine Weile später wurde Oberleutnant Gnade nach Lublin versetzt, um dort eine Wachkompanie zusammenzustellen. Hauptwachtmeister Steinmetz nahm er als Stellvertreter mit. Gnade kehrte allerdings noch einmal kurz nach Mijirčić zurück, um bei den Deportationen im Mai mitzuwirken. Schließlich wurde auch Leutnant Scheer nach Lublin versetzt und übernahm dort das Kommando über einen der beiden Jagdzüge, die speziell zum verstärkten Kampf gegen Partisanengruppen geschaffen worden waren. Zur Auffüllung der gelichteten Reihen erhielt das Reserve-Polizeibataillon 101 einige Neuzugänge, insbesondere eine Gruppe von Berlinern, die der dezimierten zweiten Kompanie zugeteilt wurden. Im Großen und Ganzen erreichte das Bataillon von da an aber nicht mehr seine volle Stärke. Von den Polizisten, die am ersten Massaker in Josefow teilgenommen hatten, war aufgrund der hohen Fluktuation und zahlreicher Versetzungen im November 1943 nur noch ein Teil beim Bataillon, als dessen Beteiligung an der Endlösung im großen Massaker des sogenannten Erntefests gipfelte. Während des gesamten Krieges blieb dies die größte Einzelaktion der Deutschen zur Vernichtung der Juden. Mit insgesamt 42.000 jüdischen Opfern im Distrikt Lublin übertraf sie sogar das berüchtigte Massaker von Babij Jar, bei dem in der Nähe von Kiew über 33.000 Juden den Tod fanden. Mehr Opfer gab es nur noch bei dem rumänischen Massaker an über 50.000 Juden aus Odessa im Oktober 1941. Die Aktion Erntefest war der Höhepunkt des Himmlerschen Kreuzzugs zur Vernichtung des polnischen Judentums. Bei der Beschleunigung der Mordkampagne im Jahre 1942 hatten sich maßgeblich industrielle und militärische Instanzen bei Himmler darüber beklagt, dass jüdische Arbeitskräfte von kriegswichtigen Arbeitsplätzen entfernt würden. Obwohl er die geäußerten Bedenken nur für vorgeschützt hielt, hatte er sich einverstanden erklärt, eine Reihe von Arbeitsjuden unter der Bedingung zu verschonen, dass sie in Lagern und Ghettos untergebracht würden, die ausschließlich der Kontrolle der SS unterstanden. So trug Himmler dem Hinweis auf die Erfordernisse der Kriegswirtschaft Rechnung, stellte aber gleichzeitig sicher, dass das Schicksal aller Juden letztlich in seiner Hand lag. Schließlich wurde die Zuflucht in den Arbeitslagern und Ghettos nur vorübergehend gewährt. Denn laut Himmler sollten auch dort eines Tages, dem Wunsche des Führers entsprechend, die Juden verschwinden. Im Bezirk Lublin hatte man die Arbeitsghettos von Mijirčić, Lukow, Piaski, Izbika und Vlodava den Winter 1942-43 über bestehen lassen. Die drei letztgenannten wurden im März und April 1943 beseitigt. Mijirčić und Lukow traf, wie erwähnt, im Mai ein ähnliches Schicksal. Die einzigen Juden, die danach im Distrikt Lublin von den Deutschen noch am Leben gelassen wurden, waren die etwa 45.000 Arbeitsjuden im Arbeitslager Imperium des Odilo Globocnik. Darunter befanden sich neben ein paar Überlebenden aus dem Lubliner Ghettos auch Arbeiter, die man aus den liquidierten Ghettos von Warschau und Bialystok hergeschickt hatte. Spätestens im Herbst 1943 wurden für Himmler zwei Dinge offensichtlich. Um seine Mission zum Abschluss zu bringen, müssten erst auch die Arbeitsjuden in den Lagern umgebracht werden. Zweitens hatten Juden in den letzten 6 Monaten in Warschau im April, Treblinka im Juli, Bialystok im August und Sobibor im Oktober begonnen, Widerstand zu leisten, als ihnen klar wurde, dass keine Hoffnung auf ein Überleben bestand. Bis zum Frühjahr waren die Juden in Polen von der nur allzu verständlichen, aber falschen Annahme ausgegangen, dass, vom erwirtschafteten Nutzen her betrachtet, selbst die Nationalsozialisten nicht so irrational sein könnten, die jüdischen Arbeiter, die einen wichtigen Beitrag zur deutschen Kriegswirtschaft leisteten, umzubringen. In ihrer Verzweiflung hatten sie daher eine Taktik der Rettung durch Arbeit verfolgt und darin die einzige Hoffnung gesehen, dass wenigstens ein Teil von ihnen überleben würde. Diese Taktik und die dahinterstehende Hoffnung waren die entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass die Juden sich weiterhin willfährig verhielten. Schritt für Schritt wurden den Juden jedoch ihre Illusionen genommen. Als die Deutschen versuchten, die Ghettos von Warschau und Białystok endgültig zu liquidieren, stießen sie auf Widerstand. Und in den Todeslagern von Treblinka und Sobibor kam es zu Unruhen, als die Arbeitsjuden merkten, dass die Schließung der Lager bevorstand. Himmler konnte nicht davon ausgehen, die Lubliner Arbeitslager allmählich oder eines nach dem anderen auflösen zu können, ohne dass es zu weiteren verzweifelten Widerstandsaktionen der Juden käme. So entstand der Gedanke, die Insassen der Lubliner Arbeitslager bei einem einzigen, überraschenden Großeinsatz, der Aktion Erntefest, umzubringen. Ein derart umfangreicher Massenmord erforderte Planung und Vorbereitung. Jakob Sporenberg, der Globocnik kurz zuvor als SS- und Polizeiführer SSPF abgelöst hatte, fuhr nach Krakau, um sich mit seinem Vorgesetzten Wilhelm Krüger zu beraten. Er kam von dort mit einem besonderen Aktenordner und verschiedenen Anweisungen für seine Leute zurück. Gegen Ende Oktober erhielten jüdische Gefangene den Befehl, direkt neben den Lagern von Majdanek, Trawniki und Poniatowa Gräben auszuheben. Zwar waren die Gräben 3 Meter tief und 1,5 bis 3 Meter breit, aber ihre zickzackförmige Anlage ließ die Behauptung glaubwürdig erscheinen, dass sie dazu dienen sollten, bei Luftangriffen Schutz zu bieten. Dann wurde im ganzen Generalgouvernement damit begonnen, SS- und Polizeieinheiten zu mobilisieren. Am Abend des 2. November traf SSPF Sporenberg mit den Befehlshabern der verschiedenen Einsatzkräfte zusammen, zu denen Waffen-SS-Verbände aus den Distrikten Krakau und Warschau, das Polizeiregiment 22 aus Krakau, das in Lublin stationierte Polizeiregiment 25 mit dem Reserve-Polizeibataillon 101 und die Lubliner Sicherheitspolizei gehörten. Anwesend waren außerdem die Lagerkommandanten von Majdanek, Trawniki und Poniatowa, sowie Sporenbergs Stab. Der Versammlungsraum war voll. Mit Hilfe der Sonderakte, die er aus Krakau mitgebracht hatte, erteilte Sporenberg verschiedene Anweisungen. Der Massenmord begann am nächsten Morgen. An praktisch jeder Phase der Aktion Erntefest waren Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 101 beteiligt. Das Bataillon traf am 2. November in der Distrikthauptstadt ein, so dass Trapp vermutlich an Sporenbergs Besprechung teilnahm und übernachtete dort. Am frühen Morgen des 3. November bezogen die Polizisten dann ihre Posten. Eine Gruppe von ihnen half Juden aus mehreren um Lublin herumgelegenen kleinen Arbeitslagern in das Konzentrationslager von Majdanek zu schaffen, das sich einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt an der Ausfallstraße nach Südosten befand. Die meisten Bataillonsangehörigen nahmen jeweils im Abstand von 5 Metern zu beiden Seiten der Straße Aufstellung, die in vielen Windungen von der Hauptstraße, am Haus des Lagerkommandanten vorbei, zum Eingang des inneren Lagers führte. An ihnen zog dann ein endloser Strom von Juden aus den verschiedenen Lubliner Arbeitslagern vorbei. Wächterinnen eskortierten auf Fahrrädern 5.000 bis 6.000 weibliche Gefangene, die im alten Flughafenlager die Kleiderberge aus den Todeslagern hatten sortieren müssen. Außerdem marschierten im Laufe des Tages noch 8.000 männliche Juden vorbei. Zusammen mit den 3.500 bis 4.000 schon vorhandenen Lagerinsassen schwoll die Zahl der Opfer damit auf 16.500 bis 18.000 an. Während die Juden durch das Spalier der Reservepolizisten ins Lager zogen, wurden sie von 2 Lautsprecherwagen aus mit Musik beschallt, die alle anderen Geräusche übertönen sollte. Dennoch waren vom Lager her pausenlos Schüsse zu hören. Die Juden wurden zur hintersten Barackenreihe geführt und dort gezwungen, sich auszuziehen. Dann mussten sie völlig nackt und mit erhobenen Armen, die Hände im Nacken verschränkt, gruppenweise durch ein Loch im Zaun zu den Gräben gehen, die hinter dem Lager ausgehoben worden waren. Auch dieser Weg von den Baracken zu den Gruben wurde wieder von Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 bewacht. Einer der Wachtposten, Heinrich Bocholt, Sternchen von der 1. Kompanie, sah aus nur 10 Meter Entfernung, was sich an den Gruben abspielte. Von meinem Standpunkt konnte ich nun beobachten, wie von anderen Angehörigen unseres Bataillons die Juden nackend aus den Baracken herausgetrieben wurden. Die Schützen des Exekutionskommandos, die unmittelbar vor mir am Grubenrand saßen, waren SD-Angehörige. Hinter jedem Schützen standen in einigen Abständen einige weitere SD-Angehörige, die laufend die Magazine für die Maschinenpistolen füllten und sie dem Schützen zureichten. An jeder Grube waren mehrere solcher Schützen eingesetzt. Über die Anzahl der Gruben kann ich heute keine Angaben mehr machen. Es ist möglich, dass mehrere solcher Gruben, an denen gleichzeitig geschossen wurde, bestanden. Mit Sicherheit erinnere ich, dass die nackten Juden direkt auf die Gruben zugetrieben wurden und sich dann regelrecht auf die bereits erschossenen Vorgänger legen mussten. Auf diese liegenden Opfer schoss der Schütze dann jeweils eine Salve ab. Wie lange die Aktion dauerte, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Sie muss aber vermutlich den ganzen Tag gedauert haben, denn ich erinnere mich, dass ich auf meinem Posten einmal abgelöst wurde. Über die Zahl der Opfer kann ich keine Angaben machen, es waren aber unheimlich viele. Sporenberg beobachtete das Morden aus größerer Entfernung. Er kreiste mit einem Fieseler Storch über dem Lager. Von den umliegenden Häuserdächern aus sahen auch Polen zu. Am selben Tag wurden die jüdischen Gefangenen im Arbeitslager von Trawniki, 40 Kilometer östlich von Lublin, schätzungsweise 6.000 bis 10.000 Opfer, und in mehreren kleineren Lagern von deutschen Verbänden in gleicher Weise umgebracht. Noch lebten 14.000 Juden in Poniatowa, 50 Kilometer westlich von Lublin, und weitere 3.000 in Budzin und Krasnik. Die beiden letztgenannten Lager sollten auch weiterhin bestehen bleiben. In Budzin wurde für die Flugzeugwerke Heinkel produziert und in Krasnik für den persönlichen Bedarf des SSPF Lublin. In Poniatowa war das große Arbeitslager am 3. November hingegen nur deshalb nicht liquidiert worden, weil es den Deutschen an Einsatzkräften fehlte. Man hatte das Lager jedoch abgeriegelt und die Telefonleitungen durchtrennt, damit die Insassen nicht durch die Vorgänge von Majdanek und Trawniki vorgewarnt würden und sich am folgenden Tag, dem 4. November, unvorbereitet überrumpeln ließen. Bei vielen ehemaligen Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 sind die beiden Massaker in den zwei Lagern in der Erinnerung zu einer einzigen, 2- bis 3-tägigen Aktion in einem einzelnen Lager, Majdanek oder Poniatowa, verschmolzen. Mehrere Zeugen, und zwar aus jeder Kompanie mindestens einer, konnten sich jedoch an Exekutionen in zwei Lagern erinnern. Von daher dürfte es wohl so gewesen sein, dass das Reservepolizeibataillon 101 am 4. November frühmorgens die 50 Kilometer von Lublin nach Poniatowa gefahren ist. Diesmal wurde das Bataillon aber nicht auf verschiedene Stellen verteilt, sondern die Männer nahmen entweder entlang des Wegs von den Entkleidungsbaracken zum Erschießungsort, den zickzackförmigen Gräben, oder am Exekutionsort selbst Aufstellung. Sie bildeten das Spalier, durch das die 14.000 Arbeitsjuden von Poniatowa völlig unbekleidet und mit den Händen im Nacken verschränkt in den Tod marschierten, während wiederum mit dröhnender Lautsprechermusik vergeblich versucht wurde, den Exekutionslärm zu übertönen. Der Zeuge Martin Detmold machte aus nächster Nähe folgende Beobachtungen. »Ich selbst habe mit meiner Gruppe Sperrposten unmittelbar vor der Grube gestellt. Bei der Grube handelte es sich um große, zickzackförmig angelegte Splittergräben, die etwa 3 Meter breit und 3 bis 4 Meter tief waren. Von meinem Posten aus konnte ich beobachten, wie sich die Juden in der letzten Baracke entkleiden und aller Wertsachen entledigen mussten und dann durch unser Postenspalier in die Gräben getrieben wurden, deren Öffnungen angeschrägt waren. Durch SD-Leute, die an den Grabenrändern standen, wurden die Juden nun bis zur Exekutionsstelle vorgetrieben und hier von anderen SD-Leuten mit Maschinenpistolen vom Grabenrand aus erschossen. Da ich mich als Gruppenführer freier bewegen konnte, bin ich einmal direkt zur Exekutionsstelle hingegangen und habe hier gesehen, dass sich die jeweils neu ankommenden Juden auf ihre bereits erschossenen Vorgänger legen mussten und dann mit einer Salve aus der MP gleichfalls erschossen wurden. Dabei achteten die SD-Leute darauf, dass die Juden so erschossen wurden, dass es im Leichenstapel Abstufungen gab, die es den neu hinzukommenden auch ermöglichten, sich noch in 3 Meter Höhe auf den Leichenstapel zu legen. Die ganze Angelegenheit war aber das Grausigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, denn ich habe häufig beobachten können, dass nach Abgabe einer Salve Juden nur verletzt waren und mehr oder weniger lebendigen Leibes mit den Körpern anderer Erschossener begraben wurden, ohne dass auf diese Verletzten sogenannte Gnadenschüsse abgegeben wurden. So habe ich in Erinnerung, dass die SS-Leute noch aus dem Leichenstapel heraus von Verwundeten beschimpft wurden. Die anderen Bataillonsangehörigen hatten sich schon lange an die Massenerschießungen von Juden gewöhnt. Nur auf wenige von ihnen machte die Aktion Erntefest einen ebenso nachhaltigen Eindruck wie auf Detmold. Was die Polizisten jedoch als neu und beeindruckend empfanden, war das bisher auf die relativ abgeschirmten Todeslager begrenzte Problem der Beseitigung von so vielen Leichen. Wilhelm Gebhardt Sternchen, der zu Gnades Sonderwachkompanie gehörte, die nach dem Massaker in Lublin geblieben war, erinnerte sich später: »In Lublin selbst stank es tagelang fürchterlich. Es war der typische Gestank verbrannter Leichen. Jeder konnte sich denken, dass in dem Lager Majdanek eine große Anzahl Juden verbrannt wurde.« Während die Einwohner Lublins die brennenden Leichen nur aus der Ferne zu riechen brauchten, war die Erfahrung, die zahlreiche Angehörige der 3. Kompanie in Poniatowa mit der Leichenbeseitigung machten, viel unmittelbarer. Da Poniatowa nur 35 Kilometer südlich von Puławy lag, konnten die Polizisten gelegentlich dorthin gehen und manche von ihnen waren auch zur Bewachung der Arbeitsjuden eingeteilt, die den grauenhaften Auftrag hatten, die Toten auszugraben und zu verbrennen. Die Kompanieangehörigen konnten genau beobachten, wie die Leichen aus den Gräben geholt, mit Pferden zum Verbrennungsplatz gezogen, von jüdischen Arbeitern auf einen Rost aus Eisenschienen gelegt und verbrannt wurden. Ringsum herrschte ein bestialischer Gestank. Während die Verbrennungen im Gange waren, hielt einmal ein Lastwagen voller Polizisten am Lager. Einigen unserer Kameraden wurde bei Wahrnehmung dieses Geruches und bei Anblick der halb verwesten Leichen übel, sodass sie sich auf dem LKW übergeben mussten. Als die Polizisten dem neuen Führer der 3. Kompanie, Hauptmann Haslach, Sternchen, bei ihrer Rückkehr davon berichteten, hielt er ihre Ausführungen für unglaubhaft und sagte zu Hauptwachtmeister Carlsen: »Komm, wir fahren hin und gucken uns dies einmal an.« Als sie hinkamen, war die Arbeit schon getan, doch ein SS-Offizier zeigte ihnen die Gruben und die Verbrennungsroste, die teilweise 4x8 Meter groß waren. Am Ende der Aktion Erntefest war der Distrikt Lublin praktisch judenfrei. Damit war auch die Beteiligung des Reservepolizeibataillons 101 an der Endlösung beendet. Zählt man nun die nach konservativen Schätzungen 6.500 Juden, die bei früheren Einsätzen etwa in Josefow und Lomasse umgebracht worden waren, die 1.000, die bei den Judenjagden den Tod fanden, und die mindestens 30.500 Juden, die in Majdanek und Poniatowa erschossen wurden, zusammen, so war das Bataillon an der Exekution von mindestens 38.000 Juden direkt beteiligt. Mit der Deportation von mindestens 3.000 Juden aus Mijerzic nach Treblinka hatte sich Anfang Mai 1943 die Zahl der Menschen, die vom Reserve-Polizeibataillon 101 in die Züge zum Todeslager getrieben worden waren, auf 45.000 erhöht. Bei einem Bataillon, das knapp 500 Mann zählte, belief sich die Gesamtzahl der Opfer somit auf mindestens 83.000 Juden.